Was enthalten die Artikel des Glaubensbekenntnisses? Die Artikel des Glaubensbekenntnisses enthalten alles Wesentliche, was wir von Gott, von Jesus Christus und von seiner Braut, der Kirche, zu glauben haben. Ja? Immer dieselbe Logik. Ja? Der liebe Gott, der alles schafft und ja, die Menschen, sie zum Himmel beruft, Jesus Christus, der sich uns annimmt und eben dann auch letztendlich einen neuen und ewigen Bund gründet bis ans Weltende, um uns zu heiligen, uns zur ewigen Seligkeit zu führen. Die Braut Christi, die unbefleckte, faltenlose Braut, die er sich schafft, die Kirche.